Gamer wissen, Games müssen am PC immer im Fenstermodus laufen. Gamer wissen, beim Zocken wird das fucking Smartphone ausgeschaltet. Und die Klingel? Ach Digga, die hören wir nicht. Wir sind Gamer. Und wir streamen beim Zocken auf werbefreien Streams. Twitch? Nein! Schafft Werbespam ab. Werbung muss verboten werden. Gamer wollen andere Gamer zusehen und in diesen Müll spielen. Das muss aufhören, Loot House und Trick, ihr seid von gestrandet. Wir streamen eigenen Servern auf der eigenen Website. Unsere Streams sind gelistet im Community-Verzeichnis für werbefreie Streamer. Wir sind Gamer und ich hol einfach mal die Knarre raus, breche bei den Bullen ein und fick diese GTI und am Livestream sind so geil, Bro. Rufen Stopp, bestellen, dass die Werbespillen muss verboten werden. Es ist Müll und Belästigung. Wir Gamer und unsere Zuschauer müssen für den Strom bezahlen. Also muss der Zuschauer Geld erhalten, um den Dreckmüll Werbemist sehen zu müssen. Gamer, lass Twitch und YouTube sterben, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Eigener Stream ist einfach. Ein Gamer installiert das in unter 3 Minuten. Easy. Easier. Eigener Livestream-Server. Einfach alten PC nehmen, Linux drauf und on geht's installieren. Das Streamer.